Es wandert sich schlecht durch das Dunkel, ihre Wanderer laufen nicht zu schnell. Spürst du nur die Steine, munter stürzt.